wenn ich eine Blume kenne, die es in der ganzen Welt nur ein einziges Mal gibt. Nirgendwo anders als auf meinem kleinen Planeten nämlich. Und wenn ein kleines Schaf, ohne zu wissen, was es tut, diese Blume eines Morgens mit einem einzigen Biss auslöschen kann, so soll das nicht wichtig sein? Wenn einer eine Blume liebt, die es nur ein einziges Mal auf allen Millionen Sternen gibt, dann genügt es ihm völlig, dass er zu ihnen hinaufschaut, um glücklich zu sein. Er sagt sich, meine Blume ist da oben irgendwo. Züchten 5000 Rosen in ein und demselben Garten und sie finden dort nicht, was sie suchen. Und dabei kann man das, was sie suchen, in einer einzigen Rose oder in einem bisschen Wasser finden. Aber die Augen sind blind. Man muss mit dem Herzen suchen.

lost in the Holocene. Secrets buried deeper than you've ever seen. Imagine a chasm so deep. Bye. Thank you.